Deutschlandfunk. Kultur heute. Ödün von Hörwart ist schon lange tot. Fast 80 Jahre ist es her, dass er nach der Flucht vor den Nationalsozialisten im Pariser Exil bei einem wirklich tragischen Unfall von einem herabfallenden Ast erschlagen wurde. Und Ödün von Horvaths Werk gehört schon lange zu den Klassikern der deutschsprachigen Literatur. Bestens erschlossen, erforscht und die Theaterstücke sind sowieso Dauerbrenner. Umso überraschender ist da, dass jetzt ein Horvath-Stück seine Uraufführung erlebte. Niemand heißt das Stück, das lange niemand kannte. Hartmut Krug berichtet von der Premiere im Wiener Theater in der Josefstadt. Horvath war 23 Jahre alt, als er Niemand schrieb. Er nannte sein Stück eine Tragödie in 7 Bildern und war, das zeigt sein stilistisch und thematisch arg überladener Text, dabei noch deutlich auf der Suche. Mal holzschnitthaft, mal arg bedeutungsvoll, dann zwischen Nüchternheit und Existenzialismus wechselnd, vor allem aber deutlich geprägt von Nietzsche. So macht sich Horvath daran, die ökonomische und emotionale Misere des Kleinbürgertums in der Weimarer Republik zu beschreiben. Die pointierte und poetisch verknappte Sprache des späteren Horvath fehlt bei diesem Frühwerk, das mit seiner expressiven Nüchternheit von fern an Brecht erinnert. Herbert Föttinger, Intendant des Theaters in der Josefstadt, inszeniert das Stück an seinem Haus in einer Art poetischem Realismus. Zu Beginn treten alle 24 Darsteller an die Rampe. Erst werden Szenenanweisungen vorgetragen, dann gehen die Darsteller in ihre Rollen. Dieses Stilmittel, immer wieder zwischen Zitaten und Rollenspiel zu wechseln, gibt dem Stück eine angemessene Nüchternheit. Horvath zeigt Menschen, die von der Wirtschaftskrise an den Rand der Gesellschaft getrieben worden sind. Sie leben im Mietshaus des verkrüppelten Pfandleihers Fürchtegott Lehmann. Ein Treppenhaus steht in Wien als eine Betonspindel im offenen Bühnenraum. Hier treffen im fahlen Seitenlicht die Mieter aufeinander, sind gewalttätig oder verlogen, haben Begierden oder Sehnsüchte. Es sind vor allem Kellner und Zuhälter, aber auch Prostituierte und ein armer Geiger, dem die Wohnung gekündigt wurde. Unser Herr Hausherr, der lässt mich nunmehr eine Woche lang hier wohnen, da ich die Miete für meine Dachkammer nirgends auftreiben kann. Lachen Sie nicht, Herr Klein. Immer hält er sein Wort. Und unerbittlich. Und? Wenn er auch immer sein Wort hält, schlafe ich halt drüben im Stadtpark. Draußen schlafen? Ich danke. Und? Wenn ich auch nicht schlafen kann. Ich muss auch nicht schlafen, um träumen zu können. Und solange ich nur träumen kann, da ist es mir gleich, ob in einem Himmelbett oder auf einer Bank. Die Verlorenheit der Menschen, ihre aus der Not geborene Kriminalität und die Arbeits-, Obdach- und Ausweglosigkeit zeichnet Horvath in vielen sozial scharfen Szenen. Die Situationen wiederholen sich und immer wieder kommen Figuren als Doppelgänger zurück. Die Männer sind gewalttätig, die Frauen verkaufen ihren Körper. Dabei wird oft über das eigene Schicksal und über die Abwesenheit Gottes geklagt, dem gleichgültigen Niemand. Wer ist dieses Niemand? Wer? In jener Nacht, als ich noch glaubte, das Licht werde leuchten. In der Nacht, in der ich dabei nie allein hin und her. Es war still um mich herum, ganz still und auf einmal. Da hörte ich ganz hoch oben über mir jemanden höhnisch lachen und auf einmal gingen alle Lichter aus. Und jetzt war er wieder da. Wer? Gott. Bist du wahnsinnig geworden? Vielleicht. Wenn Hauseigentümer Fürchtegott die junge Ursula heiratet, die auf den Strich gehen wollte, kommen die beiden nicht wirklich zusammen. Sie ekelt sich vor seinen verkrüppelten Beinen und er wollte Liebe, bekam aber nur Mitleid. Warum wurdest du mein Weib? Das frage dich. Ich? Nein, ich nicht. Ich wollte nichts. Du gabst mir zu essen. Aber ich verlangte niemals eine Bezahlung dafür. Nein, nein, nein. Ich habe mich gefreut, dass du satt wurdest. Also dann gingst, ja, da habe ich dich wieder gerufen. Ich habe dich immer wieder gerufen, aber du kamst auch immer wieder. Ich habe ja sagen müssen. Musste zu allem immer nur ja sagen, sonst wäre ich verhungert. Oder draußen auf der Straße. Und dann später verhungert. Nur fürs Fressen? Nein, nicht nur fürs Fressen, es war auch Mitleid. Ich bettle hier um Liebe. Ich hasse das Mitleid und das Mitleid. Was, bin ich verflucht? Wenn der Bruder des verkrüppelten Fürchtegott kommt, entwickelt sich eine Kain- und Abel-Geschichte. Seine junge Frau und der Bruder finden sich und der Krüppel stürzt die Treppe hinunter in den Tod. Keine Hoffnung gibt es für niemanden in Horvaths Frühwerk. Es ist kein großer Wurf, eher eine Art didaktischer Rohfassung für sein Gesamtwerk. Hartmut Krug war das über die Wiener Uraufführung des lange verschollenen Theaterstücks Niemand von Ödün von Horvath.